Ein Bus der Air Force, der die Abgeordneten der Demokraten und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi zum Flughafen bringen sollte, stand schon am Kapitol bereit. Doch US-Präsident Trump erklärte in einem Brief an Pelosi kurzfristig, dass ihr Flug nach Afghanistan mit einer Militärmaschine verschoben wurde. Als Grund nannte er den Shutdown. Wenn Pelosi die Reise zu den US-Truppen mit einem Linienflug antreten wolle, stehe ihr das natürlich frei, so Trump. Es ist die jüngste Wendung im Streit um die teilweise Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung. Pelosi hatte gestern den Präsidenten informiert, dass seine Rede zur Lage der Nation Ende des Monats verschoben werden muss. Solange die Mitarbeiter der Sicherheitsdienste nicht bezahlt werden, könne er seine Rede auch schriftlich übermitteln. Für viele Amerikaner ist das nicht mehr nachvollziehbar. 800.000 Angestellte der US-Administration sind seit 28 Tagen im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Bezahlung. Täglich berichten Zeitungen und Fernsehen über Betroffene, die keinen Cent mehr haben, um die Zeit bis zum nächsten Gehalt zu überbrücken. Es ist eine echte Krise. Politiker der Demokraten und Republikaner glauben aber, dass sie mit ihrer Standhaftigkeit bei der eigenen Basis punkten. Im Streit um die Grenzmauer zu Mexiko graben sie sich deshalb immer tiefer ein. Es gibt nicht einmal mehr Gespräche über einen Kompromiss. Wegen eines Feiertags kommen die Abgeordneten frühestens am Dienstag wieder in die US-Hauptstadt zurück.